alles war so neu, als ich zur Welt kam. Mama sagte, welcome, zieh dir dickes Fell an. Kleine kalte Wohnung, kalte Gegend, kalte Herzen, kaltes Leben, weil wir nicht viel Geld haben. Alles war so lustig, als ich 6 war. Ich bekam eine Schwester, ich weiß es noch wie gestern. Mama hat uns gut behütet und so. Ich hatte noch keinen Kontakt zu diesen Typen vom Hof. Doch das hat sich schnell geändert, als ich 12 war. Eigentlich voll dumm, wie so ein Eigentor vom Elfer. Runden um den Block auf einem neu geklauten Fahrrad. Einfach weil's Spaß macht, genau so war das. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Es beschäftigt mich, immer dann, wenn es am besten ist. Alles ist anders, wenn du jünger bist. Ich erinnere mich, ich hab's für immer hier verinnerlicht. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Es beschäftigt mich, immer dann, wenn es am besten ist. Doch wenn das Rampenlicht mich blendet, dann denk ich dran und mach mir klar, wie schnell sich alles ändern kann. Das erste Mal weggehen mit 16, saufen ohne Sinn und der Beginn von meinem Sexleben. Und weil wir zu Hause nichts zu essen hatten, war ich draußen, Geschäfte machen. Mit 18 abgehen im Nachtleben, entweder das Rap-Ding oder in den Knast gehen. Ich mach es wie die ganzen Rapper dabei lieber. Ich wusste, eines Tages werde ich besser sein als die da. Und mit 23 war ich das, gefüllt am Magen, krass. Nie wieder Klamotten von der Caritas, Donuts mit den neuen teuren Autos auf dem Marktplatz. Einfach weil's Spaß macht, genau so war das. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Es beschäftigt mich, immer dann, wenn es am besten ist. Alles ist anders, wenn du jünger bist. Ich erinnere mich, ich hab's für immer hier verinnerlicht. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Es beschäftigt mich, immer dann, wenn es am besten ist. Doch wenn das Rampenlicht mich blendet, dann denk ich dran und mach mir klar, wie schnell sich alles ändern kann. Ich wär heute nicht, wer ich bin, wär es damals nicht gewesen, wie es war. Ja, auf jeden, das ist wahr. Ich weiß, du denkst, die Vergangenheit bedeutet nix. Doch das ist alles, was du heute bist. Nimm es hin, wer kann schon hell sehen? Vielleicht ist es morgen schon vorbei, das kann schnell gehen. Es geht auf und ab, es hört auf und fängt an. Alles kann sich ganz schnell ändern, ich denk dran. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Es beschäftigt mich, immer dann, wenn es am besten ist. Alles ist anders, wenn du jünger bist. Ich erinnere mich, ich hab's für immer hier verinnerlicht. Keine Sorge,